schlaft dann ein bisschen schneller, edler Sir. Bald ist die Morgenröte da und ihr werdet alle Kräfte brauchen, wenn ich mich nicht irre. Gut, gut. Aber sagt mir noch, welches Pferd ihr reiten werdet. Welches Pferd? Gar keins. Was denn sonst? Welche Frage. Meint ihr, dass ich mich auf ein Krokodil oder sonst einen anderen Vogel setzen werde? Natürlich werde ich mein Maultier, meine neue Mary, reiten. Das würde ich nicht tun. Ihr kennt sie noch zu wenig. Das kann uns morgen alles verderben. Wieso? Wirklich? Habt ihr wohl auch gelesen, was? Ja. Möchte wissen, ob die guten Leute, die solche Sachen schreiben, den Westen überhaupt schon mal gesehen haben. Die meisten von ihnen wahrscheinlich. Nehmt mich zum Beispiel. Ich habe den Westen lieb gewonnen und will ein tüchtiger Jäger werden. Trotzdem werde ich manchmal in die Heimat zurückkehren, um über den Westen zu schreiben. Was? Ihr wollt unter das unnütze Volk der Bücherschreiber gehen? Lasst das bleiben, bitte ich euch. Bücherschreiber. Was für ein Gedanke überhaupt. Was für ein ganz und gar hirnloser Gedanke. Was kostet denn so ein Buch, wie ihr es schreiben wollt? Einen Dollar, zwei, drei, je nach Größe. Und was kostet ein Biberfell? Habt ihr eine Ahnung davon? Wenn ihr Fallensteller werdet, verdient ihr doch viel mehr. Was für ein elendes Leben hättet ihr so als Büchermacher. Den ganzen Tag würdet ihr nur an einer alten Gänsefeder herumkauen, anstatt an einer saftigen Bärentatze oder Büffellende. Hier habt ihr ein Pferd, dort einen zerrissenen Polsterstuhl zwischen den Beinen. Hier hättet ihr... So Unsinn. Ihr habt nur Spaß gemacht, Sir, nicht? Aber nein, lieber Sim. Und ihr selber werdet eine große Freude erleben an meinem ersten Buch. Es steht dann auch viel über euch drin. Über mich? Wo? In dem Buch? Etwa das, was ich tue? Was ich rede? Gewiss. Widerruf das! Sofort! Allen Ernstes! Ich schieße euch über den Haufen, wenn ihr nicht sofort schwört, dass ihr das unterlassen werdet. Nein. Dann seid ihr keinen Schuss Pulver wert. Und ich schlage euch mit meiner alten Livy hier nieder. Schlagt nur zu. Ach, dieser Mensch ist vollständig verrückt. Nur ein Wahnsinniger kann so ruhig bleiben, wenn meine Liddy über ihm schwebt. Sam Hawkins erschlägt mich nicht, das weiß ich genau. Ja, leider ist das wahr. Ich würde mich lieber selber erschlagen. Wenn wir mal mehr Zeit haben, Sam, erkläre ich euch auch noch, welche anderen Gründe es für das Bücherschreiben gibt. Zum Beispiel? Man wird der Lehrer seiner Leser. Aha. Man wird berühmt. Berühmt, dass ich nicht lache. Ihr seid verrückt. Aber Sam, es kann euch doch auch ganz gleichgültig sein, was ich tue. Donner, ist das ein Mensch, wenn ich mich nicht irre. Ich habe ihn lieb gewonnen wie einen Sohn. Habe direkt einen Narren an ihm gefressen. Und da soll es mir gleichgültig sein, was er treibt? Das ist stark. Der Kerl hat Kraft wie ein Büffel. Muskeln wie ein Mustang, Sehnen wie ein Hirsch, Augen wie ein Falke, Gehör wie eine Maus und mindestens 5 bis 6 Pfund Gehirn im Kopf. Schießt wie ein Alter, reitet wie der Geist der Savanne, geht auf den Büffel und den Grizzly los, als hätte er es mit Meerschweinchen zu tun. Und so ein Kerl, der zum Westmann wie geschaffen ist und schon jetzt mehr leistet als mancher Jäger, der 20 Jahre auf der Savanne umhergeritten ist, so ein Mensch will nach Hause reisen und Bücher machen. Das ist doch... Gute Nacht, Sam. Gute Nacht. Was? Was ist los? Was ist das nun wieder für ein Benehmen? Ich bin noch nicht fertig. Ich habe noch mit euch zu reden, Sir. Oh, danke, danke. Ich weiß ja nun, dass ich zum Westmann wie geschaffen bin und schon jetzt mehr leiste als mancher Jäger. Dieser junge Kerl, dieses Greenhorn hat mich doch tatsächlich... Gute Nacht. mein lieber Sam. Gute Nacht, Sir. Schlaft gut. Ich wecke euch rechtzeitig. So.